Jüngling, wie schön er ist. Wer bist du? Sire, ein Märchenprinz. Dreister, nenn deinen Namen. Sire, nein, ich bin ein Prinz, es genüge. Es scheint mir, der ist ein ebensolcher Starrkopf als meine Tochter. Ich will dir glauben, glaub auch du mir ein Winges. Du weißt wohl, was du wagst. Ich gebär dir die Gnade, dich zurückzuziehen. Tod oder Tod, von Paris.